Der nächste Titel ist in Suaheli. Stück kommt aus Kenia. Ganz bekannte Band aus Deutschland hat es nachgespielt. Wir sagen nicht, von wem es ist. Thank you. Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jumbo, Jumbo Buana. Jumbo, Jumbo Buana. Hakuna Matata. Thank you.